Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krähennest, Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Neuigkeit zu Liquid Feedback Initiativen. Heute mit Bernd Pirat und als Gäste der Sven und die Inge. Die Liquid Feedback Initiative von Inge, oder hängst du da mit drin? Nein. Von Inge vorstellen wollen. Der Sven ist hier zur moralischen Unterstützung. Man hat mir gesagt, ich sehe so böse aus, man müsste sich schützen hier und ja, egal. Gut, dann erzähl uns doch mal was zu deiner Liquid Feedback Initiative. Ja, ich hatte ja den Arbeitskreis Altersarmut und Rentenpolitik gegründet, weil ich einfach der Meinung bin, dass es zu viel Altersarmut gibt, dass es zu viele Menschen gibt, die in einer Altersarmut leben und dass zu wenig für diese Menschen getan wird. Und um das auch weiter zu verbreiten und damit sich noch viele Unterstützer finden, habe ich das auch auf Liquid Feedback verbreitet. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sich viele das anschauen würden und uns auch dabei unterstützen würden, dass es noch weiter bekannt wird, dass noch mehr für diese Sache getan wird. Ja, aber worum genau geht's? Also was genau ist der Standpunkt oder das, was in der Initiative bisher gefordert wird? Es geht darum, dass die Rentenpolitik vollkommen verändert werden muss. So wie es im Augenblick ist, geht es einfach nicht weiter. Und das ist nicht nur für die jetzigen Rentner, die, wie ich eben schon sagte, zum großen Teil in Altersarmut leben, sondern es geht auch für die zukünftigen Rentner, die heute sehr viel einzahlen in die Rentenkassen und die irgendwann, für die nichts rauskommen wird, die irgendwann mal für sich, eigentlich mal für drei Familien aufkommen müssen oder für drei Generationen. Später mal, wenn das so weitergeht, für die Eltern, die keine Rente mehr bekommen, für sich selbst in die Rentenkasse einzahlen müssen und irgendwann für ihre Kinder. Also das sieht mal ganz schrecklich aus, was da in Zukunft auf uns zukommt. Und das ist eben auch eine ganz wichtige Sache. Es geht nicht nur um die jetzigen Rentner, sondern es geht auch um die zukünftigen Rentner, dass da etwas getan werden muss. Könntest du in kurzen Stichpunkten sagen, was genau gefordert wird? Also wie wollt ihr das Rentensystem ändern? Wir wollen das Rentensystem insofern ändern, dass es nur noch ein Rentenprogramm gibt. Wir möchten, dass alle einzahlen in die Rentenkassen, egal ob es Angestellte, Selbstständige, Unternehmer oder was auch sind, alle müssen einzahlen in die Rentenkasse. Und auch, dass diese Deckelung von der Einkommensgrenze von 7.500 Euro nicht mehr besteht, dass alle einzahlen müssen, wie zum Beispiel jetzt in etwa nach dem Schweizer System, wo zum Beispiel der Herr Ackermann fast 1 Million einzahlt. Aber natürlich muss es eine Minimumgrenze geben und eine Maximumgrenze, also dass der Stärkere den Schwächeren schützt, dass in eine Rentenkasse eingezahlt wird und dass jeder, das ist die nächste Forderung, der irgendwann mal in die Rentenkasse eingezahlt hat, auch eine Mindestrente bekommt. Denn es wird in Zukunft so sein, dass die ganzen Leiharbeiter oder die 400-Euro-Jobs, dass die irgendwann nie genug einzahlen können in die Rentenkassen und dass das ein ganz fürchterliches Problem geben wird, wenn die mal in die Rente kommen. Und da müssen halt alle müssen einzahlen, unabhängig von der Höhe des Einkommens. Nicht so wie es heute ist, bei 7.500 ist es gedeckelt, sondern es müssen einfach alle müssen einzahlen in diese Rentenkassen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und wie gesagt, ganz wichtig ist eben auch, dass dann die Menschen, die irgendwann mal berufstätig waren oder die Kinder erzogen haben oder was weiß ich, zumindest eine Mindestrente bekommen. Weil heute ist so, es gibt ja schon so viele Menschen, die Wohngeld und so weiter bekommen. Aber die es wirklich benötigen, die trauen sich überhaupt gar nicht oft zu den Ämtern zu gehen und das Geld zu beantragen und so weiter. Und das wäre einfach dann gerecht, wenn die zumindest eine Mindestrente bekämen. Gut, also ich kann dazu ergänzen, weil ich habe es gerade gestern gehört, ich war bei meiner Mutter. Die hat meine Schwester mich großgezogen, dann hat sie sich um meine Urgroßtante gekümmert, dann um meine Oma und kriegt jetzt nächste Woche Rente. Nächstes Jahr Rente. Und da werden dann knackige 263 Euro überbleiben. Ne, also von daher. Gut, darf ich noch ein ganz wichtiges Thema sagen, was ich auch wichtig finde. Die Rentenkasse muss transparent sein. Die darf nur für die Rentner sein. Es dürfen keine Fremdeingriffe und Fremdherausnahmen aus der Rentenkasse gemacht werden. Es gibt also eine bestimmte Liste, die nennt sich Teufelsliste. Da sollte eigentlich drinstehen, was der Staat aus den Rentenkassen genommen hat. Aber irgendwie gibt es da ganz große Lücken, denn der Staat zahlt ja bis jetzt auch immer nur das ein, was er über hat, nicht das, was rausgenommen wird. Und ich finde, die Rentenkasse muss für die Rentner sein und muss auch nur darf zwar staatlich geschützt sein, aber darf auch nur von einer, wie soll ich das sagen, darf auch nur verwaltet werden von Menschen, von einer Rentengruppe. Vielleicht drücke ich das jetzt falsch aus, aber der Staat darf einfach nicht mehr den Zugriff haben. Es darf keiner mehr Zugriff haben zu den Rentenkassen, sondern sie ist nur für die Rentner. Die darf nur für die Rentner sein. Das ist im Prinzip die Einzahlung reingehen, dass es eine Gruppe gibt, ob das dann eine spezielle Bundesanstalt ist oder was auch immer, die das verwaltet, aber nichts entnehmen können. Die Versicherung im Prinzip so nach diesem System, dass nur das für die Rentner verwaltet wird. Dass auch jeder einzahlt, ob er, wie gesagt, wenig Geld hat oder viel Geld hat, alle zahlen halt ein und das ist eben nur für die Rentner. Und wer dann auch etwas mehr einzahlt, bekommt natürlich auch etwas mehr aus der Rentenkasse. Mhm. Aber es muss halt ein Minimum und Maximum geben, aber es darf nur noch für die Rentner sein. Und, weil ich habe das gelesen, möchte ich noch anmerken, wenn ich das richtig gelesen habe, sollen halt auch wirklich nicht nur vom Geld abhängig sein, sondern auch vom System abhängig. Das heißt, das ganze Kammernsystem, dass Rechtsanwälte, Ärzte und was auch immer, die sich in ihre eigenen Renten haben. Das habe ich gesagt. Ja, natürlich. Das ist natürlich auch so, dass auch sämtliche Berufsorganisationen, wie zum Beispiel Ärzte, Rechtsanwälte und so, müssen natürlich auch einzahlen. Das heißt, es darf nur noch ein System geben und alle müssen in eine Kasse einzahlen. Auch Selbstständige, Beamte und so weiter. Es muss ein System geben. Gut. Wo kann man mit euch diskutieren? Nur im Liedweg Feedback oder habt ihr auch noch eine Wiki-Seite dazu? Der Herr Fitz schüttelt gerade schon den Kopf. Also nur Liquid Feedback oder direkt beim Arbeitskreis. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, der Jens Reck, der begleitet das so ein bisschen, ist der Vorsitzende im Kreisverband Soest, also mein Nachfolger. Ja. Und der hat da auch eine Facebook-Seite eingerichtet. Der hat auch einen Twitter-Account eingerichtet für den AK Rentenpolitik. Und ich denke mal, das sind so die Kanäle, da kann man sich dran wenden und das wird dann an der richtigen Stelle landen. Gut, alles klar. Oder halt die Feedback selber an der. Oder wenn wir die AKs haben, das ist auch ganz wichtig. Wir hatten letztes Mal wieder eine Zusammenkunft, es kommen immer mehr Leute. Also das wird ja bekannt gegeben und ich gebe auch meine Telefonnummern bekannt. Also mich kann auch jeder anrufen oder jeder mit mir in Kontakt kommen. Das würde ich mich freuen. Gut, ich hätte jetzt keine Fragen mehr. Möchte noch jemand was sagen? Nee, sieht nicht so aus. Dann doch eine Frage noch. War ich zu grausam? Musstest du beschützen oder war das fair? Nein, natürlich war das fair, wie immer, Bernd. Gut, danke. Alles klar. Sven, Inge, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich hoffe, die Leute unterstützen die Initiative oder helfen euch, sie weiterzuentwickeln. Und wünsche euch dann noch einen schönen Tag beim Barcamp. Ja, ebenso. Dankeschön, ebenso. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.